hinter Tag hin bis zum Horizont, ging zu Fuß ich über Felder, in meinem Arm hielt ich das Kind, still der Wind nur singt, über Stoppeln und Stein und ewig stehen Wolken im purpurnen Schein, hin bis zum Horizont, von weit aus dem Tal schlägt allein eine Glocke den Abschied zum Tag, und ich sehe die Welt so stolz und so arm, und das Kind dort wird friedlich in meinem Arm. Aus keiner Angst zu haben, mein kleiner Liebling du, mein süßer Kopf an meiner Schulter. Bald gehen wir zur Ruhe, Blumen von Raureif schmilzen auf meiner Haut, und Vögel aus Silber atmet das Kind aus. Mein Herz schlägt wie Rosen, mein Kopf leer und klar, Geschmack von Milch und Honig aus des Kindes Haar. Aus meiner Angst zu haben, kleiner Liebling du, dein süßer Kopf an meiner Schulter. Bald gehen wir Kobold, dessen Licht im Winter silbern und im Sommer wie Gold. So wir gingen und gingen, nur ich und das Kind, über das Meer all der Felder hin bis zum Horizont.